kratzte das Kind mit list'ger Ruhe-Hand. Zwiefach schlau sein der Zwerg, die listigste Schlinge leg ich jetzt aus, dass ich mit traulichem Druck geriebe, betöre das trotzige Kind.